Schau dort am Himmel sehr. Ein Stern erhält die Welt. Erst wenn der Morgen anbricht, verlöscht sein goldenes Licht. Auch meine Liebe wacht mir in ein Stern heute Nacht. Reich mir deine Hand und dann gehen wir zu zweit durch ein Märchenland mitten in das Glück hinein.